الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen heute بإذن الله سبحانه وتعالى mit dem Kapitel الضمان. الضمان sind Bürgschaften und der Zusammenhang zwischen den vorigen Kapiteln und diesem ist offensichtlich, denn wir hatten vor einigen Unterrichten gesprochen über das Kaufverträge und wir haben auch gesprochen über Darlehensverträge, Qard-Verträge und so weiter und so fort. Und dann gibt es sogenannte Istithaq-Verträge. Istithaq-Verträge sind Verträge, wodurch man, wie der Name sagt, Istithaq, sprachlich die Thiqa einer Person erreichen möchte. Thiqa ist die Vertrauenswürdigkeit oder das Vertrauen, besser gesagt. Und wie gewinne ich das Vertrauen? Zum Beispiel durch die Pfandverträge, Rachenverträge, die wir uns letztes Mal angeschaut haben, letzten Mal, aber auch durch sogenannte Bürgschaften, solche Daman-Verträge. Insofern, das sind Verträge, die an sich alleine keinen großen Sinn machen, sondern sie sind nur im Zusammenhang mit anderen. Deswegen geht es um Istithaq-Verträge, das Sichern von Rechten. Sprachlich gesehen gibt es zwei Begriffe im Arabischen, die dasselbe aussagen, einmal Daman und einmal Kafala. Die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, machen auch bei der Verwendung des Begriffes keinen Unterschied, bis auf die Hanbaliten, sie sagen, Daman ist für mich alles Bürgschaften in Bezug auf Sachgegenstände und Kafala sind Bürgschaften in Bezug auf Personen. Tamam? Aber es ist letztendlich dasselbe. Okay? Aber wir werden jetzt versuchen, diese zwei Begriffe voneinander auch zu trennen, denn es macht, sagen wir mal, wenn überhaupt, es macht mehr Sinn, einen Unterschied zu machen, als keinen Unterschied zu machen. Aber wichtig, dass man, wenn jemand spricht, dass man weiß, was er meint. Diejenige Person, die bürgt, nennt man Damin, der Bürger auf Deutsch. Und in Bezug auf Kafala würde man sagen, ist der Kafil. Der Kafil ist der Bürger. Was bedeutet Daman überhaupt? Es bedeutet, also für andere Personen oder für Sachen zu bürgen, bedeutet für diese Person die Verantwortung zu übernehmen, wenn sie ihre Aufgabe nicht bewältigen sollte. Wenn eine Person ihre Aufgabe nicht bewältigen sollte, dann bürgst du für sie, das heißt, du übernimmst die Verantwortung für sie. Nehmen wir ein Beispiel dafür, jemand will etwas kaufen, einen Bay'vertrag eingehen, der Verkäufer, da eben nicht sofort bezahlt wird, hat die Befürchtung, dass er nicht sein Geld bekommen wird, deswegen ist er, setzt er als Voraussetzung für den Käufer, dass es einen Daman-Vertrag gibt, ja, eine Bürgschaft gibt, und dieser Bürger dann letztendlich, sollte der Käufer den Betrag nicht zum vereinbarten Termin bezahlen, kann der Verkäufer den Damen dafür belangen, gerichtlich ihn dafür belangen, und er muss dann dafür gerade stehen. Daman kann sich nur auf konkrete Objekte beziehen. Machen wir ein Beispiel dafür. Ein Jugendlicher leiht sich ein Auto. Der Verleihende will auch, das ist ein Ijar-Vertrag, ja. In diesem Fall will auch der Verleihende, der Muajir, wieder eine Sicherheit haben. Und die Sicherheit sieht so aus, dass er sagt, ich will jemanden, einen Damen, der mir dafür garantiert, dass das Auto auch zurückgebracht wird zum richtigen Zeitpunkt, wie ausgemacht. Und daraufhin sagt der Vater des Jugendlichen, ich erkläre mich dafür bereit, sollte mein Sohn das nicht tun. Und hier bezieht sich auf ein konkretes Objekt, nämlich das Auto. Nicht irgendein Auto, sondern er kann nicht sagen, ich bringe dir ein anderes Auto, sondern ich bringe dir das Auto, was er ausgeliehen hat. Daman auf Personen, das was manche als Kafala bezeichnen, manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, wäre ein Beispiel dafür, dass eine Person ein Gefängnisinsasse ist, okay, und er wird auf freien Fuß gesetzt, man gewährt ihm Freiheit, also auf Bewährung, ja, aber nur unter der Garantie, nur unter einem Daman oder unter einer Kafala, jemand muss für ihn bürgen, das heißt die Verantwortung übernehmen, ihn zurückzubringen zum gesagten Zeitpunkt, sollte dieser Gefängnisinsasse oder der ist auf freiem Fuß ist, nicht freiwillig zurückkehren. Das wären jetzt zwei Beispiele. Letztendlich ist es mehr oder weniger das Gleiche. Wenn der eine seine Aufgabe in Bezug auf Sachwerte nicht erfüllt oder in Bezug auf Erscheinen zum Beispiel nicht erfüllt, dann bürgt jemand anderes für ihn. Die Frage, erste Frage ist, wer darf alles Damin sein? Damin darf jeder sein, beziehungsweise nur jemand sein, der auch geschäftsfähig ist. Geschäftsfähig auf Arabisch heißt entweder Ja'izu Tasarruf oder Sahihu Tasarruf. Was meint man mit geschäftsfähig im juristischen, islamischen Sinne? Naja, erstens einmal, es darf kein Kleinkind sein, kein Sabi sein. Und es darf auch keine Person sein, die entmündigt ist. Eine entmündigte Person, Mahjur. Ja? Wie zum Beispiel eine Person, die aufgrund von Schulden, deren Vermögen aufgrund von Schulden eingefroren worden ist. Also für sie macht es keinen Sinn. Oder jemand, der im Gefängnis ist. Wie soll er kafil sein, wenn er nicht mal über sich selbst bestimmen kann? Und diesen Begriff, den haben wir schon einmal kennengelernt in Bezug auf Bay'-Verträge. Denn du darfst nur einen Kaufvertrag, oder Leute dürfen nur einen Kaufvertrag eingehen, wenn diese Personen auch Ja'iz und Tasarruf sind. Wenn sie geschäftsfähig sind. Tamam? Ansonsten, wenn jemand nicht geschäftsfähig ist, weil er nicht verkaufen, nicht kaufen, nicht schenken, nicht verschenken darf und so weiter, vermieten darf, dann ist er natürlich auch nicht dafür geeignet, Damen in einem Vertrag zu sein. طيب. Sollte es zum besagten Fall kommen, dass die Vereinbarung nicht eingehalten wird, ist jetzt die Frage, an wen darf sich der Verkäufer wenden oder auch der Gläubiger, wenn es ein Qard-Vertrag gewesen ist. Nehmen wir ein Beispiel, jemand verkauft, ein Autohaus verkauft ein Auto und der Käufer hat natürlich einen Damen gebracht, dass er dieses Auto auch bestes, damit der Vertrag überhaupt zustande kommt. Und der Käufer zahlt nicht fristgerecht. Und jetzt ist die Frage, an wen darf sich der Verkäufer vom Autohaus wenden? Und die Antwort lautet, er hat die Wahl. Er kann sich wenden gerichtlich entweder an den Käufer oder an den Damen. Er hat die Wahl. Okay? Er ist, für ihn ist es freiwillig. Und umgekehrt, auf der anderen Seite betrachtet, der Käufer, wenn er natürlich nicht imstande ist, verweist er auf den Damen. Und der Damen, wenn das Autohaus sich direkt an den Damen wendet, hat der Damen nicht das Recht zu sagen, wende dich zuerst an den Käufer. Und wenn er das Geld nicht aufbringt, dann wendest du dich an mich. Hat er nicht das Recht. Sobald er bürgt, kann er jederzeit im Falle eines Falles dafür belangt werden. Es spielt auch keine Rolle, ob der, der Schuldner oder der Damen zwischenzeitig verstorben sind. Okay? Das heißt, sollte der Schuldner verstorben sein, hat das Autohaus immer noch das Recht, sich an die Erben des Schuldners zu wenden. Okay? Vorausgesetzt, es gibt Erbe. Also wenn es kein Erbe gibt, hat er natürlich dann Pech gehabt. Ja. Aber wenn es, das heißt, dass der Anspruch verfällt nicht. Der Anspruch verfällt nicht nur, weil der Damen, weil der Schuldner, in diesem Fall der Käufer des Autos, gestorben ist. Denn Schulden, wie ihr wisst, müssen beglichen werden, noch bevor Erbe verteilt wird. Insofern hat er, hier das Anrecht. Und Damen genauso. Beim Damen genauso. Sollte er versterben, hat das Autohaus immer noch das Recht, immer noch Anspruch auf Begleichung der Schulden. Wie gesagt, sofern es Erbe, wenn es keinen gibt, dann hat er natürlich damit nichts zu tun. Und das gilt sowohl für das Erbe des Damen als auch für das Erbe des Schuldners. Wann ist wer von beiden von der Verantwortung befreit? Sobald der Schuldner seine Schulden beglichen hat, ist der Damen aus der Verantwortung befreit. Warum? Weil sein Asl, sein Ursprung auch befreit ist, nämlich der Schuldner. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn der Gläubige die Schulden erlässt. Und der Gläubige hat folglich nicht das Recht zu sagen, ich akzeptiere nur, wenn der Schuldner selbst die Schulden begleicht. Ja, es könnte sein, der Gläubige akzeptiert nicht den Damen, den der Schuldner gestellt hat. Dann sagen wir, das musst du am Anfang sagen. Am Anfang, wenn du den Vertrag eingehst und du akzeptierst den Damen nicht, ist kein Problem. Aber sobald du den Vertrag eingegangen bist, kannst du nachher nicht sagen, ich will, dass der Sohn so mir die Schulden begleicht und ich akzeptiere nicht, dass er sie für ihn begleicht. Tamam? Das ist natürlich in diesem Zusammenhang auch wichtig. Umgekehrt gilt das aber nicht. Der Schuldner ist nicht aus der Verantwortung, wenn der Damen aus der Verantwortung ist. Okay, wie kann das sein? Es kann sein, dass, stellt euch vor, jemand kauft eine Ware und der Verkäufer sagt, ich brauche einen Damen, sonst verkaufe ich dir die Ware nicht. Daraufhin bringt der Käufer einen Verwandten des Verkäufers. Okay? Und natürlich nutzt er das aus, weil hier eine Verwandtschaftsbeziehung besteht und deswegen kommt es letztendlich dann dazu, dass der Verkäufer den Damen entlastet von seiner Verantwortung, dann bleibt aber immer noch die Schuld des Käufers bestehen. Weil er hat ja sozusagen auf sein Recht verzichtet. Er hatte zwei Möglichkeiten, sein Recht zu erlangen. Er verzichtet auf eins davon, dann bleibt das ursprüngliche Asl natürlich noch bestehen. Sollte es zum besagten Fall kommen, und der Käufer kann seine Schulden nicht begleichen. Der Damen springt jetzt für ihn ein. Der Damen begleicht jetzt die Schulden für den Schuldner. Dann bleibt natürlich noch die Schuld zwischen diesen beiden übrig. Also zwischen dem ursprünglich Verschuldeten und dem Damen, der für ihn jetzt die Verantwortung übernommen hat, der für ihn die Schulden beglichen hat. Jetzt bleibt immer noch ein Schuldvertrag zwischen dem Schuldner und dem Damen, dadurch, dass er für ihn die Schulden beglichen hat. Die Tatsache, dass er sagt, ich übernehme die Verantwortung für dich, heißt also nicht automatisch, dass er ihm das schenkt, ja? Sondern es heißt, er hat es für ihn auf sich genommen und wenn er hinterher das erlässt, das ist seine Angelegenheit, aber darum geht es nicht. Ist es Voraussetzung, dass man denjenigen kennt, für den man bürgt oder nicht? Und die Antwort lautet, es ist nicht Voraussetzung, dass man diese Person kennt. Das nicht, und der Beweis dafür ist der folgende Hadith von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Ich lese direkt auf Deutsch vor. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete nicht für jemanden, der verstorben ist und Schulden hinterließ. Gott bewahre. Dann brachte man einen Toten und er sagte, hat er Schulden? Sie sagten, ja, 2 Dinar. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, betet ihr für euren Gefährten. Da sagte Abu Qatada al-Ansari, radiallahu anhu, der also auch anwesend war, sie beide gehen auf mich. Ich übernehme, o Gesandter Allahs, die 2 Dinar. Was ist das? Das ist wie eine Art Daman. Wie eine Art Daman. Man könnte auch sagen, eine Art Hawala, wie wir noch im nächsten Unterricht inshallah sehen werden. Auf jeden Fall hat hier die Verantwortung für den Toten übernommen. Tamam. Daraufhin betete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam für ihn. Nachdem Allah das ist der entscheidende Teil des Hadithes, Abu Qatada al-Ansari offensichtlich kannte den Verstorbenen nicht und hat aus Mitleid für ihn diese Sache übernommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das akzeptiert. Tamam. Weil es gibt keinen Hinweis im Hadith, dass er ihn kannte und deswegen ist das dieser Hadith für uns ein Beweis. Das galt für den Anfang des Islam. Dann heißt es im Hadith, nachdem Allah für seinen die Tore der nachdem Allah für seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam die Tore der Versorgung Rizq geöffnet hatte, gemeint nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba von der Dunya viel bekommen haben, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich stehe jedem Gläubigen näher als er sich selbst. Wer also Schulden hinterlässt, so obliegt mir die Begleichung. Und wer Eigentum hinterlässt, so ist es für seine Erben, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Insofern, das ist eine, durch eine riesige, große Wohltat des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und weil er das freiwillig macht. Und hier aus diesem Hadith entnehmen wir eben, wie ich vorhin gesagt habe, dass man denjenigen nicht kennen muss, wenn man für ihn die Verantwortung übernimmt. طيب. Und das gilt auch für den umgekehrten Fall. Also man muss auch nicht denjenigen kennen, der für einen selbst bürgt. Das ist auch logisch aus dem Hadith, denn der Verstorbene, der weiß kaum, dass jemand wer das für ihn da gemacht hat. طيب. Und warum sagen wir das? Also das ist auch die logische Bühne davon. Denn der Sinn von Daman-Verträgen ist es, den Leuten leicht zu machen. Der Sinn davon ist, dass Verträge zustande kommen und diese Erleichterung würde dem widersprechen, wenn wir zu viele Voraussetzungen dafür unnötigerweise setzen würden. Das kommt, dann kommen wir zur nächsten vermeintlichen oder fraglichen oder zu untersuchenden Voraussetzung. Ist es Voraussetzung, dass der Damin selbst einverstanden ist, derjenige, der die Bürgschaft für jemanden übernimmt, sagen wir natürlich, das ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Daman-Vertrages. Denn es geht ja schließlich um seine Verantwortlichkeit, um sein Vermögen. Und deswegen sagen wir, sind grundsätzlich Daman unter Zwang Fasid. Daman unter Zwang sind Fasid, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Ja, ihr الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. Oh, ihr glaubt, zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Es sei denn, das heißt, ihr dürft den Besitz untereinander auf ordentliche Weise verzehren, wenn es in einem Handel in gegenseitigem Einvernehmen geschieht. Das heißt, wenn beide Parteien damit einverstanden sind. Und der Bürger macht ja nichts anderes, als dass er bezahlt für den anderen. Das heißt, er geht für ihn sozusagen, vollendet für ihn den Kaufvertrag, welcher am Sinn passt, diese Eier dazu, wunderbar. Das heißt, der Damen ist, kann man sagen, indirekt eine Art Wakil, eine Art Bevollmächtigter, den Vertrag besser zu Ende zu führen, beziehungsweise den Preis zu begleichen. طيب. Darf man für etwas Unbekanntes bürgen, für eine Sache, die unbekannt ist, sagen wir grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja, genauso wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich stehe jedem Gläubigen näher als er sich selbst. Wer stirbt und Schulden hinterlässt, so gehen sie auf mich. Wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie viel jemand an Schulden hinterlassen wird? Wusste er nicht. Tamam. Trotzdem hat er es auf sich genommen, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Aber damit natürlich in diesem Bereich keine Probleme entstehen und dass Leute sich nicht zu viel aufbürden, als sie zu leisten vermögen, sagen wir, dass diese Regel eingeschränkt wird gemäß dem, was gang und gäbe ist. Gemäß dem, was gang und gäbe ist. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bürge für alles, was die Menschen in meiner Gemeinde machen, okay? Das ist sicherlich unvernünftig und übersteigt mit Sicherheit seine Möglichkeiten. Und welcher Vertragspartner sollte so eine Person als Damen akzeptieren? Aber wenn jemand sagt zu einem Verkäufer in einem Tante-Emma-Laden, komm mal zu, wenn mein Sohn so kommt, gib ihm alles, was er möchte, auch wenn er nicht bezahlen kann, ich übernehme die Kosten dafür. Oder wenn zum Beispiel du bekommst jemanden zu Gast als Besuch und du gehst in ein Restaurant und sagst, hör mal zu, das ist mein Gast, egal was er bei euch jeden Tag isst, gib mir die Rechnung, ich bezahle sie. Okay? Das ist, denke ich, ein normaler Vorgang und man weiß ja ungefähr, wie viel in einen Magen in ein Essen reinpasst und man weiß, dass der Gast sich ordentlich benimmt und dass er die Sache nicht ausnutzt, unnötigerweise, wie dem auch sei. Das heißt hier, das, was gang und gäbe ist, ist bekannt. Insofern weiß man, wie viel das ungefähr überschreiten wird. Und deswegen ist es hier eine Art Bürgschaft für etwas Unbekanntes, aber es ist letztendlich doch relativ bekannt. Es könnte natürlich pro Tag 20 Euro sein, die er verschlingt, kann auch 100 sein, aber es werden logischerweise keine 1000 Euro sein pro Tag. Und deswegen ist das alles im Rahmen, was er akzeptieren würde. Wenn er nicht akzeptieren würde, muss er dem Verkäufer sagen, ich bürge für den Wert von jeden Tag 20 Euro, 30 Euro, kann er ja einschränken, wie er möchte. Er muss er nicht grenzenlos bürgen. Genauso wie wir gesagt haben, das was wir jetzt sagen, ist aufbauend auf das vorherige, genauso wie wir gesagt haben, man bürgt für, bei Bay'a-Verträgen kann man auch bürgen für Qard-Verträge und auch für Geliehenes. Und das ist ja sehr Qard-Verträgen sehr nahe. Das heißt, jemand leiht sich von jemand anderem seinen Computer oder leiht sich einen Stuhl oder leiht sich einen Tisch oder leiht sich sein Auto und möchte dafür, der andere möchte dafür einen Damen haben, dann ist es auch unproblematisch. Das heißt also, wenn wir gesagt haben, es geht ja um einfach rechte Sicherung und dann geht das auch auf Aria-Verträge, nennt man das. Ja, es gibt auch andere Situationen, in denen Daman-Verträge zustande kommen oder von Sinn sind. Sinnvoll sind, und zwar wenn es zur gewaltsamen und widerrechtlichen Wegnahme von Gegenständen kommt, wie zum Beispiel, das nennt man auf Arabisch Rasp. Rasp bedeutet, wie gesagt, dass jemand zu Unrecht und gewaltsam etwas unter seinen Fingernagel reißt, und wie zum Beispiel ein Auto, das er gewaltsam stiehlt, oder eine Handtasche oder was auch immer. Und in diesem Fall verklagt dann der Eigentümer natürlich den Rasib. Der Rasib ist es die Person, die diesen Rasib gemacht hat. Und den Gegenstand, der gestohlen worden ist, nennen wir Marsub. Und der Richter urteilt dann natürlich, dass der Rasib den Marsub dem Eigentümer zurückgeben muss, sehr logisch. Aber daraufhin, die Situation ist so, dass der Rasib jetzt gerade vor Gericht ist. Und der Richter verurteilt ihn, dass er den Marsub zurückgeben muss. So, wie soll er das machen? Er muss aber jetzt den Gerichtssaal verlassen und den Gegenstand irgendwie besorgen, weil keiner ihn finden kann oder weil keiner weiß, wo er ist, außer er selbst. Und dann sagt der Bestohlene, woher soll ich wissen, dass er nicht abhaut? Daraufhin gibt es einen Damen, oder besser gesagt vielleicht einen Kafil, der sagt, wenn er nicht kommt, dann ich sorge dafür, dass er wieder zurückkehrt. Oder wenn er nicht kommt, dann bürge ich für das Gestohlene, was er weggegeben hat. Insofern würde auch hier Daman zustande kommen oder sinnvoll sein. Tayyib. Auch kann ein Daman-Vertrag bei Bi'a-Verträgen Sinn machen, noch bevor der Bi'a-Vertrag zustande kommt, und zwar, wenn man die Ware erst einer anderen Person zeigen möchte. Stell dir vor, du gehst in ein Geschäft und du möchtest ein Kleid kaufen für deine Frau, aber du weißt nicht, ob es deiner Frau passt, ob es ihr steht, ob es ihr gefällt. Und dann sagst du, ich nehme das mit nach Hause, und wenn es ihr gefällt, dann bezahle ich es dir. Und der Verkäufer sagt, ich möchte dafür einen Damen haben, dann geht es auch, dass in jedem Fall jemand für ihn den Daman übernimmt. Das gleiche gilt, ein klassischer Fall für Daman sind Probezeiten, Garantien, die ein Verkäufer gibt. Früher, wenn man sich ein Reittier gekauft hatte, mit Sicherheit heute auch noch, aber früher war das Reittier noch wertvoller als heute. Wenn jemand ein Reittier gekauft hat, wusste er nicht, ob dieses Reittier auch Reisen durchhält, ob dieses Reittier auch stabil genug ist, ob es wirklich auch fit genug ist. Und so hat er gesagt, ich nehme dieses Reittier, aber möchte es erst 3 Tage ausprobieren, um mir das Recht nehmen, es zurückzugeben. Okay? Das nennt man Khiyar al-Shart, wie wir gelernt haben bei den Bay'a-Verträgen. Und der Verkäufer sagt, ist kein Problem, denn manche Mängel, auch bei Autos und so weiter, sieht man erst im Laufe der Zeit. Er sagt, ist kein Problem, aber ich möchte für diese Zeit einen Damen haben. Und das ist natürlich legitim. Oder wenn du eine Ware kaufst und du sagst, ich möchte diese Ware nur kaufen, das heißt umgekehrt, ich möchte die Ware nur kaufen, wenn du mir garantierst, dass diese Ware auch mindestens ein Jahr lang hält. Oder zwei Jahre oder drei Jahre. Oder und der Verkäufer, weil er überzeugt ist von der Ware und auch möchte, dass der Vertrag zustande kommt, er übernimmt die Garantie, er übernimmt die Kafala, beziehungsweise den Daman. Und sollte irgendein Mangel in der Zeit auftauchen und natürlich nicht auf Selbstverschulden des Käufers zurückgehen, übernimmt der Verkäufer dann hier die Verantwortung, weil er einfach ein Interesse daran hat, dass der Kunde zufrieden ist. Und Sie sehen, wir Kundenzufriedenheit, was der Voraussetzung ist, Zufriedenheit ist eine Voraussetzung für Verträge überhaupt, spielt eine große Rolle. Tamam. Wohingegen macht Daman keinen Sinn? Daman macht keinen Sinn bei anvertrautem Gut. Bei einer Amana auf Arabisch. Bei anvertrautem Gut, wenn du jemandem sagst, bewahre für mich diesen Umschlag, bewahre für mich dieses Auto, bewahre für mich diesen Ring auf und so weiter und so fort, dann machst du, und der andere geht diesen Vertrag mit dir ein, dann ist diese andere Person ein Amin. Ein Amin, haben wir gesagt, ist eine Vertrauensperson. Tamam. Praktisches Beispiel heutzutage, du gehst in eine Bank und du mietest ein Schließfach. Schließfach, grundsätzlich gesehen, ist die Bank ein Amin in dieser Hinsicht. Deswegen sollte jemand in die Bank einbrechen und dein Tresor, was du hast, ausrauben. Die Bank ist dafür nicht verantwortlich. Ja? Ist auch schon geschehen in der Geschichte. Ja? Aber die Bank bürgt nicht dafür. Weil sie hat gesagt, wir haben alles gemacht, was man normalerweise machen muss. Der Dieb hat uns überwältigt. Das liegt nicht in unserer Verantwortung oder liegt nicht in unserem Aufgabenbereich. Wir haben das getan, was wir machen mussten. Und das war es dann auch. Ja? Deswegen, um jetzt zu sagen, du bewahrst für mich meine Amana auf und bürgst auch dafür, ist ein Widerspruch. Ja? Weil der Aufbewahrer einer Amana ist ein Amin und ist nicht dafür ein Damen. Und das heißt, er bürgt nur bei Fahrlässigkeit. Er bürgt nur bei Fahrlässigkeit. Ein Damen würde aber in jedem Falle bürgen. Tamam. Fragen später im Nachunterricht. Und anders wäre der Fall, wenn der Eigentümer sagt, bei diesem gleichen Beispiel mit der Amana, ich möchte einen Damen für den Fall, dass du etwas mit dem anvertrauten Gut anstellst. Warum ist das in Ordnung? Weil in dem Moment, wo der Aufbewahrende etwas mit dem anvertrauten Gut anstellt, was er nicht machen darf, wird er selbst zu einem Damen. Und wenn er ein Damen geworden ist, dann darf es auch einen anderen Damen für den Damen geben. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, ich habe einen Damen für den Amin. Versteht ihr? Weil der, wie heißt es, wenn der Ursprung nicht mal Damen ist, wie soll dann der, wie heißt es, derjenige, der für ihn eingestehen soll, Damen sein? Tamam. Praktisches Beispiel wäre, du gibst jemandem eine Kiste und diese Kiste ist verschlossen, darin ist Schmuck und du sagst ihm, bewahre das für mich auf. Sobald der Amin die Kiste öffnet, ist er kein Amin mehr. Ist er Damen geworden und dann das darf er natürlich nicht, aber in diesem Moment darf er auch dann eine andere Person für ihn bürgen. Tamam. So viel zum Thema von Daman. Und jetzt reden wir noch mal ein bisschen konkreter über die Kafala. Kafala, haben wir gesagt, ist eigentlich das Gleiche, aber wir haben gesagt, wir wollen das trennen zwischen der Bürgschaft für Personen und die Kafala und die Bürgschaft für Sachgegenstände oder Wertgegenstände, Wertsachen. Kafala im Arabischen kommt vom Verb Kafala und Kafala hat mehrere Bedeutungen, wie zum Beispiel ernähren und versorgen, sorgen. Fakafalaha Zakaria, wie es im Koran heißt, Zakaria hat dann die Kafala die Frau übernommen, alaihissalam, und bürgen, Kafala heißt auch bürgen, garantieren, gewährleisten und so weiter. Also sprachlich gesehen ist das Gleiche. Beim Daman der Damen ist beim Kafala der Kafil, so nennt man also die Person. Und die Person, die für die gebürgt wird, nennt man den Makful. Tamam? nennt man Makful. Was bedeutet jetzt also, machen wir ein Beispiel für die Kafara. A hat bei B Schulden und sagt, gib mir eine Woche Zeit, damit ich dir dein Geld besorge. Daraufhin will aber der Gläubiger B A nicht freilassen. Es sei denn, er sorgt für einen Bürgen, den man in diesem Fall eben Kafil nennt. Tamam. Die Gesetzlichkeit davon leiten wir ab aus unter anderem dem folgenden Hadith. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einen Mann von den Kindern Israels erwähnte. Er bat einen der Kinder Israels um ein Qard von 1000 Dinar. Daraufhin sagte der andere, bring mir Zeugen, damit ich sie bezeugen lasse. Da sagte der Mann, Allah genügt als Zeuge. Daraufhin sagte er, dann bring mir einen Kafil, bring mir einen Bürgen. Daraufhin sagte der Mann, Allah genügt doch als Bürger. Da sagte der andere Mann, du hast recht. Daraufhin händigte er ihm die 1000 Dinar auf bestimmte Zeit aus. Und das ist ein Beispiel für die Beweiskraft einer israelitischen Überlieferung. Weil wir gesagt haben, richtigerweise unter den Usul-Gelehrten sind die israelitischen Geschichten, insofern sie authentisch sind, und das ist ja authentisch hier, Beweiskraft. Also besser gesagt, das Gesetz der Menschen vor uns ist auch Gesetz für uns, insofern es nicht unserem Gesetz widerspricht, so wie der Usul-Gelehrte das ausdrücke. Deswegen sind die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, sich einig über die Gesetzlichkeit der Kafala, und das ist auch die richtige Ansicht. Und Kafala-Verträge, wie auch Daman-Verträge, sind einseitige Lazim-Verträge. Was heißt einseitige Lazim-Verträge? Das heißt einseitig verbindliche Verträge. Weil Verträge sind immer zweiseitig, ja. Und manchmal sind sie beidseitig verbindlich, beidseitig lazim, manchmal sind sie einseitig lazim, manchmal sind sie beidseitig unverbindlich, nicht lazim. Richtig? Und in diesem Fall ist es ein Vertrag, also ein Bay'ah-Vertrag zum Beispiel ist beidseitig lazim. Richtig? Aber ein, ein Daman- oder Kafala-Vertrag ist einseitig lazim. Warum einseitig lazim? Erstmal grundsätzlich lazim ist er, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, ja, ihr الذين امنوا اوفوا بالعقود. O ihr glaubt, haltet die Abmachungen. Aber in diesem Fall, wenn jetzt der Damen, der ist derjenige, der die Verantwortung im Falle eines Falles übernimmt. Er übernimmt sie freiwillig für sich. Richtig? Aber der andere, mit dem er diesen Vertrag eingegangen ist, muss er auf sein Recht pochen? Muss er nicht. Deswegen, er kann jederzeit auf sein Recht verzichten, auch wenn der andere nicht will. Das ist der entscheidende Punkt. Okay? Verzichten kann man immer auf sein Recht. Ja? Aber der andere muss auch damit einverstanden sein. Richtig? Du kannst aus einem Bay'ah-Vertrag nicht aussteigen einseitig. Es sei denn, der andere ist damit einverstanden. Okay? Aber aus einem Daman-Vertrag kann nicht der Damen, sondern der andere aus dem Vertrag aussteigen, wann er möchte. Ja, er kann sagen, ich entlaste dich von dieser Pflicht und die Sache ist erledigt. Richtig? Aber auch nicht das Einverständnis des anderen dafür. Tamam. Wie sieht es aus, Kafala bei Hadstrafen? Das ist natürlich ein Problem. Also Hadstrafen, wissen, in manchen Ländern gibt es die Todesstrafe. Und manche Gelehrte haben gesagt, Kafala bei Hadstrafen sind inakzeptabel. Aber die haben natürlich gesagt, warum? Weil, haben sie, was sollen wir denn im Falle eines Falles mit dem Kafil machen? Okay? Natürlich darf die Strafe nicht auf ihn angewendet werden, das versteht sich von selbst. Aber das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Man kann trotzdem Kafil in dieser Hinsicht sein, also Kafil in dieser Hinsicht sein. Warum? Weil man dadurch das Vertrauen der anderen Seite gewinnt und manchmal eine andere Person überzeugen kann, die von anderen Personen nicht überzeugt werden kann. Richtig? Und gerade wenn Verwandtschaftsbeziehungen bestehen, ja, nehmen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir Gefängnisstrafen. Tamam? Nehmen wir Gefängnisstrafen. Eine Person sagt, setz mich auf freien Fuß und die andere Person dafür bürgt dann für mich. Okay? Jetzt, wenn dieser Verurteilte nicht zurückkehrt, dann haben wir den Kafil, den wir statt seiner festnehmen. Richtig? Das ist ja der Sinn des Ganzen. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist es natürlich, dass irgendeine Beziehung besteht zwischen dem Bestraften, dem Verurteilten und dem Damen oder Kafil. Ja? Irgendeine Beziehung muss ihm bestehen, sodass der Verurteilte nicht akzeptiert, dass an seiner Stadt jemand anderes im Gefängnis hocken muss. Okay? Das ist ja das Ziel des Ganzen. Heutzutage regelt man das auch oft anders oder wahrscheinlich immer anders, und zwar mit Geld. Man hinterlässt einfach einen Geldbetrag und dann eine Kaution, Jazakallahu khair, und dann wird... aber wie gesagt, also alles hat seine Vor- und Nachteile, weil das Problem bei der Kaution ist, das ist für Superreiche kein Problem, richtig? Tut eigentlich nur den Armen weh, den Reichen überhaupt nicht. Aber bei Kafala mit Personen, da tut es jedem weh, egal wie reich er ist. Ja? Da sieht man die Hikma natürlich auch hinter solchen Angelegenheiten. Wir hatten gesprochen beim Daman, dass Voraussetzung für die Gültigkeit des Daman das Einverständnis des Daman ist. Auch hier brauchen wir wieder das Einverständnis des Kafil. Ansonsten ist der Vertrag ungültig. Und auch hier wieder das Einverständnis des Makful ist irrelevant. Okay? Das Einverständnis des Makful ist irrelevant. Ich kann also dir als Verkäufer sagen, ich bürge für ihn, wenn er das Geld nicht bezahlt. Wenn er sagt, ich bin damit nicht einverstanden, ist das irrelevant. Weil der Vertrag besteht zwischen mir und dir. Richtig? Der Vertrag zwischen mir und dir. Manche Gelehrte haben gesagt, eine Ausnahme bildet Vater und Sohn. Bildet Vater und Sohn, weil der Aufgabe des, also Vater und Sohn natürlich auch gemeint, das Kind und Eltern, ja? Weil die Aufgabe des Kindes ist eigentlich die Güte gegenüber den Eltern und es ist nicht Sinn der Sache, dass er seinen eigenen Eltern Schaden hinzufügt. Aber wie gesagt, das ist eine Ausnahme, die manche Gelehrte machen, aufgrund dieser Beziehung, speziellen Beziehung, die zwischen uns und welche. Aber grundsätzlich gesehen gilt das für alle Beziehungen. Wie sieht es aus im Falle des Todes des Makful oder im Falle der Zerstörung des Wertgegenstandes durch höhere Gewalt? Sollte der Makful sterben, ist man als Kafil frei von jeglicher Verantwortung. Weil man kann ihn jetzt nicht mehr vor Gericht bringen. Wie soll das funktionieren? Haben wir? In diesem Fall muss er nach manchen Gelehrten nicht mehr für ihn aufkommen. Das heißt, ihn vor Gericht zerren. Und andere Gelehrte haben gesagt, er bleibt verantwortlich für ihn bei Wertsachen. Das haben wir auch vorhin gesagt beim Kapitel über Daman. Und wie sieht es aus, wenn der Makful, das heißt derjenige, für den gebürgt wird, wenn er sich selbst ausliefert, dann ist natürlich auch der Kafil wieder frei von jeglicher Verantwortung. Was ist, wenn er sich ausliefert und danach wieder abhaut, also es war ein Verurteilter, dann sagen wir, dann müsste man einen neuen Kafala-Vertrag eingehen. Okay? Also sobald, wenn ich Kafil für jemanden bin, dass er vom Gericht erscheint, und wenn es auch erschien, aber er ist dann abgehauen von dort, dann ist das nicht mehr mein Aufgabenbereich. Ich könnte einen neuen Vertrag eingehen, aber das versteht sich nicht von selbst. Wie sieht es aus, wenn man die Aufgabe bekommen hat, für jemanden Kafil zu sein? Das heißt, nicht vergessen, wir reden jetzt immer von Bürgschaften für Personen, ne? Bei Kafala, Bürgschaften für Personen. Ich bin jetzt Kafil für eine Person, ich soll sie bis zum Sohn zu fehlten, muss sie vor Gericht erscheinen. Und dieser Verurteilte erscheint nicht vor Gericht und deswegen kümmere ich mich jetzt darum, aber ich schaffe es, weil ich merke, dass er zu weit weg ist und, oder weil er mir gesagt hat, ich werde nicht vor Gericht erscheinen, was auch immer. Ja. Ich kümmere mich jetzt als Kafil darum und bringe ihn zum gesagten Zeitpunkt und zum gesagten Ort, bevor die Frist ausgelaufen ist. Also bevor ich eigentlich ihn hätte, ich hätte ihn am 1.1. ausliefern müssen, aber ich habe es schon einen Tag vorher gemacht. Ja. Dann sagen wir, ist die Frage eben, ist, oder die Frage ist, habe ich dann meine Aufgabe als Kafil erfüllt, ja oder nein? Wir sagen, wenn diese frühzeitige Auslieferung dem anderen keinen Schaden hinzufügt, dann ist man davon freigesprochen. Ein Beispiel dafür wäre ein Qard. Also ein Gläubiger hat ja jederzeit das Recht, sein Geld zu verlangen, grundsätzlich, richtig? Selbst wenn man ausgemacht hat, du darfst das Geld leihen, du hast das Geld von mir geliehen auf ein Jahr, okay? Und jetzt kommt der Verschuldete und will die Schulden nach einem halben Jahr schon begleichen, okay? Dann hat der Gläubiger nicht das Recht zu sagen, ich nehme das Geld jetzt noch nicht an, sondern erst in einem halben Jahr. Das ist nicht sein Recht, okay? Das ist nicht sein Recht, sondern der Verschuldete hat das Recht, die Schulden frühzeitig zu begleichen. Und deswegen in diesem Fall auch, wenn man als Kafil frühzeitig oder als Damen frühzeitig dafür sorgt, dass die Schulden beglichen werden, dann ist man von der Sache befreit, weil in der Regel da kein Schaden entsteht. Manchmal kann natürlich Schaden entstehen. Was wir sagen, ist grundsätzlich. Wenn es Ausnahmefälle gibt, wo jemand zum Beispiel auf der Straße gerade läuft, und er hatte von ihm drei Goldbarren, jeweils 1 Kilo geliehen, und er trifft ihn jetzt auf der Fußgängerzone und sagt ihm, bitteschön, hier ist dein Gold, bitte nimm es. Dann sagt er zu dir, Entschuldigung, aber das ist nicht die normale Art, wie man seine Schulden begleicht, vor allen Leuten Goldbarren auszuhändigen. Das kann ein Schaden für ihn sein. Da kann er ihm sagen, nee, so, das ist nicht die Norm. Bitte händige es mir aus, da, wo man es normalerweise aushändigt. Ja, das wären Ausnahmen, aber grundsätzlich gesehen, denke ich, versteht sich das von selbst. Letzte Thematik aus diesem Kapitel, aufbauend auf was vorher gesagt worden ist, darf man den Kafil für die Kafala Geld geben oder ein Geschenk machen? Das ist ein an sich heikles Thema. Deswegen wird das auch in manchen Ländern, in denen es Kafala-Regelwerk gibt, verboten. Warum? Weil, wenn jemand für eine andere Person bürgt, und ich rede jetzt von Geldbürgschaften, dann schuldet der eine dem anderen im Falle eines Falles Geld. Weil wenn derjenige, für den du gebürgt hast, seine Schulden nicht bezahlt hat, dann zahlt der Bürger für dich. Okay? Aber jetzt besteht die Schuld zwischen dir und ihm, richtig? Und wenn jetzt der Bürger von dir Geld bekommt, dann bekommt er Geld als Geschenk plus das Geld, was er für dich vorgestreckt hat. Und das riecht nach einem Zinsvertrag. Und deswegen sind solche Dinge grundsätzlich mit großer Vorsicht zu genießen. Und umgekehrt natürlich, sollte der Bürgschaftsvertrag abgeschlossen worden sein. Er hat für dich die Bürgschaft übernommen. Du hast ihm die Schulden zurückbezahlt. Und jetzt gibst du ihm freiwillig von dir aus ein Geschenk. Dann ist es unproblematisch, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. Die besten Menschen sind die Besten beim Begleichen ihrer Schulden. Die besten Menschen. Und zum guten Begleichen der Schulden gehört Nummer 1 natürlich rechtzeitig zurückzubezahlen. Besser sogar noch vor dem Zeitpunkt zurückzubezahlen. Dazu gehört auch, dass man nicht wartet, bis man das gesamte Geld hat, sondern dass man schon vorher einen guten Willen zeigt und in Raten zurückbezahlt. Tamam. Und dazu gehört auch, dass man freiwillig am Tag der Rückzahlung der Schulden mehr hergibt, als man bekommen hat. Und dieses Mehr kann sein in Anzahl. Du hast 1.000 Euro gegeben, du gibst ihm 1.050, 1.100 zurück. Oder es kann sein in der Qualität. In der Qualität, wie der Prophet auch gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und zwar hat er sich Kamele geliehen, junge Kamele geliehen, hat aber dann ältere Kamele, also reifere Kamele, fittere Kamele, wertvollere Kamele zurückgegeben. Das sind die gleiche Anzahl. Oder hat auch mehr gegeben. Also beides ist, wie gesagt, eine Art, was unter diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam fällt. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.